aus Europa. Nachrichten. Um 12 Uhr mit Inken Stehen. Tsipras unter Druck, Juncker fordert Ja zum Sparplan. Absturz einer Militärmaschine auf Sumatra, sterben mindestens 30 Menschen. Und telefonieren in der EU, Brüssel schafft in 2 Jahren Roaminggebühren ab. In letzter Minute startet EU-Kommissionspräsident Juncker einen weiteren Vermittlungsversuch. Der griechische Premier Tsipras soll noch heute das Sparpaket akzeptieren und für ein Ja beim Referendum werben. Dann könnten noch heute Nacht die Euro-Finanzminister zusammenkommen. Ralf Siener. In einem Telefonat mit Griechenlands Premier hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker betont, es gebe noch eine allerletzte Chance, das milliardenschwere Hilfsprogramm für Griechenland zu retten. Allerdings nur dann, wenn Tsipras eine politische 180-Grad-Wendung vollziehe. Dieser Plan hat keine Aussicht auf Erfolg, denn Griechenlands Premier spricht sich weiterhin für die Ablehnung sämtlicher Auflagen der Geldgeber aus. Das Angebot von Jean-Claude Juncker dient der Selbstberuhigung der EU-Kommission, buchstäblich bis zur letzten Minute alles versucht zu haben, um Tsipras umzustimmen. Beim Absturz eines indonesischen Militärflugzeugs sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Die Maschine stürzte auf Sumatra in ein Wohngebiet der Stadt Medan. Die Zahl der Toten könnte aber noch steigen, sagte ein Sprecher der Nationalen Rettungsbehörde. Wie eine Augenzeugin berichtet, war die Maschine in Brand geraten, kreiste mehrmals sehr niedrig über der Stadt, krachte dann in ein Hoteldach und explodierte. In der jemenitischen Hauptstadt Sana'a sind mindestens 28 Menschen bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen. Die Autobombe zündeten Terroristen des Islamischen Staats. Clemens Fehrenkotte. In einer online veröffentlichten Mitteilung hieß es unter anderem, es habe sich um eine Racheaktion gegen die, Zitat, glaubensabtrünnigen Houthi gehandelt. Die sunnitischen IS-Terrormilizen betrachten die schiitischen Houthi-Milizen und nicht nur diese, sondern alle Schiiten als Abtrünnige. Der Autobombenanschlag habe sich gegen 2 Anführer der Houthi in Sana'a gerichtet, meldeten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf nicht näher genannte jemenitische Sicherheitskreise. Die beiden Brüder hatten an einer Trauerfeier für Familienangehörige teilgenommen. Der Anschlag stellt eine weitere Eskalation im lang andauernden Bürgerkrieg dar. Für alle, die im EU-Ausland telefonieren oder mit ihrem Handy im Internet surfen, soll es in Zukunft deutlich günstiger werden. Darauf haben sich die EU-Staaten und das EU-Parlament geeinigt. Pünktlich zu den Sommerferien in 2 Jahren werden die Roaming-Gebühren weitgehend wegfallen. Eine Flatrate gilt dann auch im EU-Ausland. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni gesunken um 51.000 auf 2.711.000. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Klaus Boffer. Von einer stabil positiven Entwicklung spricht die Bundesagentur für Arbeit. Aber man könnte auch sagen Stagnation auf gutem Niveau. Die Gründe dafür liegen im auslaufenden Frühjahrsaufschwung. Rechnet man die üblichen saisonalen Schwankungen aus den Zahlen heraus, so zeigt die Statistik weder Verbesserung noch Verschlechterung an. Im Vergleich zum Juni 2014 immerhin sind jetzt 122.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet und sozialversicherungspflichtig beschäftigt, waren zuletzt sogar 521.000 Menschen mehr als vor 12 Monaten. Das Wetter sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad. Morgen überall sonnig bei maximal 28 bis 35 Grad. Das waren Nachrichten mit Inken Stehen. Funkhaus Europa. Piazza. Katrin Schröter ist hier. Hallo Welt und hallo auch an alle Slacktivisten. Jetzt sagen Sie Slacktivisten, kenne ich nicht, aber vielleicht sind Sie ja selber einer. Wir klären das gleich für Sie im Rheinmatradio. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. Me so high. Sommerinfunk aus Europa mit Jason Derulo. Ja, und so langsam geht's dann wirklich los mit dem Temperaturanstieg. Bis Donnerstag sollen es 38 Grad werden. Heute Mittag erreichen wir schon in Bochum 26 Grad, in Berlin 25 Grad, in Bremen 24 Grad. Und ich habe schon die ersten Posts bekommen mit dem guten alten Spruch: Wer zuerst über die Hitze meckert, kriegt aufs Maul. Sowas würde ich ja nie sagen. Ich sag, ihr habt das Wetter und wir haben den Sound dazu. Giftcheck mit Funk aus Europa. Hubo men que chistó cantar, porque quien ganes mu no chis. Hubo men que chisfó no fai, porque cuando foi ya no quis. Hubo men que chisó no me, porque quien é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém dá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de um sanha-caipom. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, não vou. Vai, vai, vai, vai, let go. Amigo, senhor, saravá, Jango me mandou lhe dizer. Se é canto de ossanha, não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é consigo, é. Pergunte pro seu orixá, o amor só é consigo, é. Vai, vai, vai, vai, amar. Vai, vai, vai, vai, sofrer. Vai, vai, vai, vai, chorar. Bye. Funkhaus Europa. Coming back. If I love you, love me right now. Don't ever leave me, girl, no do me that. So please stay, don't walk away. Give me another chance to love you the right way. Yeah. My true feelings pushing out. Oh man, you love me, can't do without. Yeah. Who am I without you by my side? Every little piece of my heart broken in the dark, wishing I could hold you now. Europa am Dienstag nach dem großen Knall mit Griechenland. Heute um Mitternacht muss das Land seine fälligen Schulden beim IWF zurückzahlen und die meisten Experten vermuten, Griechenland wird nicht zahlen. Stattdessen hat die Regierung angekündigt, ab morgen die monatliche Rente auszuzahlen und zwar in bar. Funkers Europa-Korrespondent Michael Lehmann ist in Athen. Wie soll das denn gehen, wenn die Banken zu sind? Es gibt eine Ausnahmegenehmigung für etwa 1000 Banken verteilt über das ganze Land. So eine richtige Liste habe ich da noch nicht entdecken können. Aber klar ist, es soll auch eine symbolische Handlung natürlich sein für all die Rentner, die auch bisher jetzt so ein bisschen Sorgen gemacht haben, dass eben ohne EC-Karte, weil sie vielleicht auch gar keine besitzen, gar nicht mehr an Geld kommen. Also deshalb auch die Öffnung. Und das ist auch zunächst mal gedeckelt. Das heißt, dass nur 120 Euro Abhebung pro Person erlaubt sein soll. Ist denn dann damit zu rechnen, dass sich dann wirklich nur die Rentner da brav in die Schlange stellen? Gute Frage, aber eigentlich läuft es ja mit dem System, was sich da die Tsipras-Regierung für diese Woche der geschlossenen Banken überlegt hat, ganz gut. Es ist ja gestern tatsächlich so gewesen, dass zumindest diese kleine Portion an Geld für die allermeisten Menschen zu erhalten war. Wobei es da auch Unterschiede gab. Ich habe also auch gestern am späten Abend nochmal eine Frau gesehen, die Geld gezogen hat. Bin da natürlich, nachdem sie fertig war, auch auf sie hin, habe sie gefragt, wie viel Geld sie denn bekommen hat. Und sie sagte, sie wollte eigentlich diese Höchstsumme von 60 Euro abheben und es waren aber dann nur 50, der Automat ihr bewilligt hat. Also es gibt auch Schwankungen und dementsprechend Bedenken bei der Bevölkerung, wie das noch in der Woche weiterlaufen wird. Wie ist denn insgesamt heute so der Ablauf der alltäglichen Geschehnisse in Athen? Nun, erstaunlich ruhig das Ganze. Also wenn man durch, sagen wir mal, ganz normaler Stadttourist hier durch die Innenstadt geht, wird einem kaum was auffallen, weil die Touristen sind ja vorgewarnt, jetzt neu aufschlagen in Athen und werden alle mit ordentlich Bargeld ausgestattet anreisen. Und zusätzlich ist es so, dass alle Gäste mit der fremden EC-Karte, ich habe das selber gestern ausprobiert, sogar schon am Vormittag, Geld abheben können. Das soll ja auch unbegrenzt möglich sein. Von daher ist in der Richtung keine Panik oder so weiter zu spüren. Allerdings ist es so, dass manche Händler auch die EC-Karte nicht mehr akzeptieren. Und das ist schon ein Zeichen, dass sich was ändert für viele Menschen. Das machen sie deshalb nicht mehr, weil sie Angst haben, dass die Bank ihnen dann, wenn sie also mit EC-Karte einen Betrag von 500, 600 Euro abrechnen, diesen Betrag nicht sofort und schnell zurücküberweisen könnten. Mhm. Es gibt diese Unsicherheiten, wobei es auch dramatisch zum Teil in der Berichterstattung hier, vor allem in den privaten Fernsehsendern läuft. Da ist von Versorgungsengpässen die Reden und die Autoschlangen vor den Tankstellen werden gezeigt. Das alles, so sind sich aber, sagen wir mal, die seriösen Beobachter einig, ist dann doch ziemlich übertrieben. Mhm. Wenn das übertrieben ist, wie ist es denn dann mit der Stimmung in Bezug auf das Referendum, was jetzt ansteht? Denn es ist, gibt ja, würde ich mal sagen, aus Seiten der EU so ein bisschen die Hoffnung, dass je länger man das so mitmacht, wie es im Moment läuft, je mehr würde die Wut wachsen auf die Regierung Tsipras und je mehr geht die Stimmung dann dagegen, dass doch zugestimmt wird. Wie sehen Sie das? Wie ist da die Debatte zurzeit? Ich glaube mal, dass es ein Erfolg der Regierung war, das Ganze als sozusagen klassisch demokratische Handlungen darzustellen. Es wurde ja ganz am Anfang, als diese Überraschung kam, dass da plötzlich ein Referendum kommen soll, dazu gesagt, naja, gerade wir in Griechenland als Wiege der Demokratie sollten ja eigentlich stolz drauf sein, dass wir so ein Verfahren mal wieder anwenden können. Und ich denke mal, darauf verlassen sich die Menschen. Es gibt die Pro-Seite, die also jetzt schon weiß und auch heute Abend zur sehr großen Demonstration vor dem Athener Parlament geladen hat. Die sagt, wir wollen da mitstimmen und wir werden ein flammendes Bekenntnis für den Euro, für diese jüngsten Sparbeschlüsse abgeben und auch fürs Zähne zusammenbeißen weiterhin damit. Und es gibt die Neinsager, Ochi, auf Zetteln überall zu finden, dieses Wort in der Athener Innenstadt vor der Uni auf Plätzen, das verteilt wird, nicht nur von Syriza. Das sind die, die sagen, halt, stopp, nein, keine Erpressung, wie sie das nennen, kein Spardiktat. Wir wollen Europa hiermit eine deutliche Abstimmung zukommen lassen und das griechische Volk muss entscheiden, dass wir so nicht weitermachen können. Demnach steht es also möglicherweise spitz auf Knopf bei diesem anstehenden Referendum. Wir haben das gehört von Michael Lehmann aus Athen in Funkhaus Europa. Yeah. Bring it on the floor. Jackie Chance um 12:55. Funkhaus Europa ist hier und wir lernen heute ein neues Wort. Slacktivism. Ja, Slacktivism. Setzt sich zusammen aus dem englischen Wort Slacker für Faulenzer und Activism, also Aktivismus. Und was damit gemeint ist, kann uns Carsten Wenzlaff erklären vom Berliner Institut für Kommunikation in sozialen Medien. Hallo. Hallo. Was ist ein Slacktivist? Ist eigentlich jemand, der sich für Politik interessiert und dort auch was verändern will, aber dann ein bisschen zu faul ist, sich vielleicht in Parteien zu engagieren oder sich direkt an die Abgeordneten zu wenden, sondern sich mit einem kleinen Like auf Facebook oder eine Online-Petition zufrieden gibt und sagt, jetzt habe ich die Welt schon verändert. Hm. Was ist denn so die Initialzündung gewesen für Slacktivism? Was gab es da für Mitmachaktionen? Also es gab ja immer wieder versuchen ja politische Aktionen über Online-Petitionen vor allem oder spannende Sachen irgendwie Aufmerksamkeit zu ziehen. Letztes Jahr gab es ja die Ice Bucket Challenge, wo im Grunde die Leute auch sich so ein bisschen verpflichtet fühlten, irgendwas zu machen. Aber es werden immer wieder politische Bildchen geteilt auf Twitter oder auf Facebook, wo die Leute dann halt ihre politische Einstellung auch zum Ausdruck bringen. Und leider ist das so bei Facebook, dass dann man sehr oft dann aufgrund des Suchalgorithmus eher nur die Sachen findet, die man auch selber gut findet, weil Facebook das sehr, sehr gut irgendwie für einen selber sortiert, sodass man eigentlich kaum politisch anders andere Meinungen bekommt, als man selber hat. Achso, dann ist das also auch ein bisschen ein Akt der gegenseitigen Bestätigung oder Selbstvergewisserung. Viele Facebook-Freunde haben ja derzeit so einen Regenbogenfilter über ihrem Profilbild, um ihre Zustimmung zu zeigen zur Legalisierung der Homo-Ehe in den USA. Das ist so ein typischer Akt von, ja, ich unterstütze etwas, indem ich etwas zeige. Wie viel bringt sowas? Ist das mehr als Selbstdarstellung? Ist sicherlich, erstmal bringt das jetzt gar nichts, weil sozusagen dazu müsste natürlich auch gehören, dass man sich politisch irgendwie engagiert. Aber das Spannende ist, dass zum Beispiel gerade bei dem Thema Homo-Ehe sehr viele Gruppen, Facebook-Gruppen gegründet worden sind und die durchschnittliche Anzahl der Mitglieder da drin in den letzten 2-3 Monaten enorm nach oben gegangen sind. Und das liegt natürlich daran, dass auf einmal das so gesellschaftlicher Konsens in Amerika geworden ist, dass man eigentlich eher dafür ist und die Gegner sozusagen zurückgedrängt worden sind. Insofern ist diese mit den Regenbogenbildern, gibt es ja schon eine Weile auch auf Facebook, ist das einfach ein Zeichen dessen, dass sich dort in der Gesellschaft was wandelt. Und das hilft natürlich den Aktivisten, die wirklich was verändern wollen. Mhm. Das heißt, dass aus Ihrer Sicht Slacktivism schon so eine Art Vorstufe oder Unterstützung sein kann von politischer Aktion. Ja, es hilft auf jeden Fall zu zeigen auch, wohin sich Mehrheiten bewegen. Das ist teilweise auch sicherlich ein bisschen unterbewusst. Aber ich finde, man sollte sich dabei wirklich nicht aufhalten, weil im Endeffekt müsste man dann doch sich mit den Politikern auseinandersetzen. Und wenn man für eine Sache brennt, dann sollte man zumindest mal, wenn man irgendwie unzufrieden ist, mal die Abgeordneten anschreiben oder eine E-Mail sagen, so und so, das stört mich, das sollte sich ändern, weil das sind diejenigen, die dann im politischen Prozess das natürlich auch ändern müssen. Mhm. Und gibt es denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass man, weil man ja schon das Regenbogenfilterbild hat und andere Sachen geliked hat, die man politisch gut findet, dass man es dann dabei belässt und vielleicht nicht so, keine Ahnung, wie früher noch auf die Straße gegangen ist oder den Abgeordneten angeschrieben hat? Ich denke zum Teil sicherlich schon. Also natürlich nicht jeder hat Zeit, irgendwie 24 Stunden am Tag sich politisch zu engagieren. Das ist auch gar nicht gewollt. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn man viele Regenbogen-Bildchen sieht auf Facebook, denkt, das Problem ist damit gelöst. Und gerade hier in Deutschland ist es ja so, dass wir da durchaus mit dem Thema Ehe für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften dann auch einiges zu tun haben. Und deswegen sollte man dann eher dafür sorgen, dass das, wie in den USA jetzt passiert ist, eben in Deutschland auch umgesetzt wird in Gesetzeskraft. Und das kann man im Endeffekt nur in der Wahlkabine machen oder wenn man mit den Abgeordneten und mit den Regierungsmitgliedern spricht. Carsten Wenzler war das Experte für soziale Medien in Funkhaus Europa. Und die Frage geht jetzt an Sie, an die Hörer. Wie politisch sind diese Statements im Netz, wenn ich was teile oder like, was ich gut finde? Die Frage des Tages, gleich in Funkhaus Europa. Te conocí en un mundo donde no hay fronteras. Llegaba cada noche como vez primera. ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera. Y no sé cómo hacer si no estás en mis días. Junto a ti, sin pensar, volvería. Ah, ah, ah, ah, ah. Te seguiré esperando. bailarás por el resto de la vida. Por el resto de la vida. En una noche blanca nos miraba el cielo. Oh. Lo que el futuro traiga no nos preocupaba. Porque es que nuestra historia nunca terminaba. Por siempre seguiría y eso es lo que espero. ¿Y por qué no volver a lo que nos unía? Yo por ti buscaré la salida. Te seguiré esperando. Y pasarán los de la vida, por el resto de la vida. No quise preocuparme por lo nuestro, las cosas parecían estar claras, la vida continuaba y nos alejaba. Es cierto que de lejos nos queremos, y yo de lejos te siento tan cerca, contigo el desenlace y lo que nos queda. Hace tiempo que te quiero aquí a mi lado, gritarte lo que siento, viví los momentos que el tiempo ha dejado, porque contigo comprendí y conocí con quién vivir en el futuro y abrazar en el pasado. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento, es tu vida con la mía, la canción que siempre espera, porque aún te siento cerca como ves primero. Esperando, seguiré esperando. Y pasarán los días, pasarán los días. Aunque el tiempo se equivoque, no se equivoque, junto a mí bailarás por el resto de la vida. Son tus ojos, son tus besos y tu risa, no te miento. Por el resto de la vida, es tu vida, no la mía, la canción que siempre espera. Por el resto de la vida. Profilfotos mit Regenbogenfilter drüber, derzeit weit verbreitet auf Facebook. Angeblich zeigen Freunde damit, dass sie für die Homo-Ehe sind. Aber vielleicht wollen sie ja vor allem etwas über sich selber zeigen. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die Frage des Tages. Nämlich, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Ist das jetzt plumpe Selbstdarstellung oder echte Solidarität? Wenn man eine Schleife im Profilbild hat oder einen Regenbogenfilter oder wenn man Je suis Charlie Schriftzüge liked oder bestimmte Videos teilt. 0800 5678 774 ist meine Nummer hier im Studio. Wie politisch sind politische Sticker in sozialen Medien? Reine Selbstinszenierung, sagen die einen. Eine Form von Aktivismus, die anderen. Was sagen Sie? 0800 5678 774, bin gespannt. Bis gleich. Funkhaus Europa. Und was meinen Sie? Rufen Sie jetzt an. Kostenlos. 0800 5678 774. Gerne jetzt anrufen oder posten auf Facebook. Da gibt's auch schon die ersten Meinungen. Und da überwiegt so ein bisschen die Stimmung, hey, das ist ja wohl Gruppendruck, Herdentrieb, das ist reines Nachäffen. Denken Sie das auch? Bin gespannt. Entre le sable et le ciel. Non, non, n'en voyez personne. Et dites à vos hommes de faire une prière si je me perds. À mille, mille de la froideur des villes, de ceux qui les peuplent, je file vers des horizons tranquilles. Dans le désert, dans le désert. Dans le désert, dans le désert. place aux nuages. Trouvera-t-on encore au pied d'un mirage? Ici quand le soir vient, c'est la pluie qu'on espère. Quitte à soif de rien, ne vaut pas plus que poussière. Dans le désert. Funkhaus Europa. Kostenlos. 0800 5678 774. Hat gesprochen. Und jetzt sprechen Sie. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die Frage des Tages. Früher hatte man einen Atomkraft-Nein-Danke-Badge an der Jacke. Heute hat man das Motiv im Profilbild bei Facebook. Wie politisch ist das eigentlich? 0800 5678 774 ist die Nummer für Ihre Antwort. Natalia aus Berlin hat angerufen. Hallo Natalia. Hallo. Hast du so einen Regenbogenfilter über deinem Profilfoto? Hab ich nicht. Witzigerweise ist mein Profilbild schon vorher so mit flashy lights irgendwie gewesen, was so vielleicht in die Richtung geht. Okay. Aber das war schon sowieso so. Und das hat auch keinen politischen Anspruch? Nö, gar keinen. Nee, ich hatte schon halt deiner Kollegin erzählt, was ich so ein bisschen als meine Reaktion auf diesen Filter halt irgendwie angewandt habe, war so ein Regenbogen, so ein eigentlich so ein ganz nettes kleines Bildchen eines Regenbogens zu suchen und das als Titelbild zu nehmen, drunter zu schreiben, Celebrate People und halt Hashtag Celebrate Pride, weil ich denke mir, was bedeutet dieser Hashtag Celebrate Pride eigentlich? Und das ist so eine Massenbewegung und ich finde das immer sehr kritisch bei Facebook, wenn uns das irgendwie so einfach vorgefertigt wird, eine Meinung zu haben und alle haben auf einmal diesen Filter und der sieht, finde ich, noch nicht mal irgendwie schön aus mit den meisten Fotos und dann steht da halt Celebrate Pride. Also ich frage mich halt einfach, was dieses Pride sein soll. Das heißt, dich stört, dass das so ein bisschen was vorgestanzt ist, wo man sich einfach so anschließen kann? Ja, also es ist halt so typisch Internet mal wieder. Es ist, wir haben jetzt eine politische Meinung und die dauert 3 Sekunden, indem ich halt mir einen Filter über ein Foto lege, das so einfach geht. Mhm. Und im Endeffekt setzt man sich halt gar nicht damit auseinander. Es ist halt, ich finde es in dem Sinne problematisch, dass leicht auch irgendwie falsche oder verwerfliche Inhalte irgendwann so krass promoted werden können und alle folgen. Natalia. Natalia aus Berlin mit ihrer Meinung. Hören wir mal, was Refik aus Düsseldorf sagt. Hallo Refik. Ja, hallo. Ich wollte von einer eigenen Erfahrung sprechen. Und zwar habe ich selber eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Ich bin mit dem Fahrrad nach Spanien gefahren, also den Jakobsweg, und habe daraus eine Spendenaktion gemacht. Und das lief natürlich, wie heute alles, über soziale Netzwerke und über Better Place, eine Crowdfunding-Plattform. Mhm. Und ich habe eine Feststellung gemacht. Da gab es sehr viele Leute, die geliked haben und die Kommentare geschrieben haben. Das war auch immer sehr motivierend. Aber die am Ende doch gespendet haben, waren immer die Leute, denen ich wirklich persönlich begegnet bin. Die dann gar nicht mal groß im Internet nachgeguckt haben und wenn, dann übers Portal selbst und nicht über Facebook. Und die haben dann auch wirklich gespendet. Also dass da... Ja, ist ja mal schnell zwischen 2 Kommentaren noch etwas liken, ist ja schnell gemacht irgendwie. Und das heißt, übertragen auf das Politische würdest du sagen, es ist nicht so wahnsinnig viel wert, wenn jemand was liked, weil wenn es dann Knall auf Fall geht, wenn man wirklich Farbe bekennen muss, dann ist das vielleicht nicht mehr so einfach. Also ich glaube, es kann motivierend wirken, dass wenn man sieht, naja gut, da stehen ja doch viele Leute auch hinter, dass man dann selber macht, aber am Ende zählt doch die Tat. Also dass man dann auch wirklich mal, es muss ja auch nichts Großes sein, wie der Herr, der gerade gesprochen hatte. Man kann ja auch mal eine E-Mail schreiben oder einen Brief, irgendwie mal ein bisschen mehr als nur ein Klick irgendwie. Ist auch nicht verkehrt. Refik aus Düsseldorf, vielen Dank. Und die Frage des Tages bei uns heute, wie politisch sind eigentlich diese Facebook-Klick-Aktionen? Auf Facebook und unter 0800 5678 774. Europa. Todo mundo tem um dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos um dom, o nosso dom. Toda vez a mesma história se repete. Dedé os 17 pela quinta vez repete. Da legião ele é dietê. Ideias revolucionárias disse pros seus pais. Não confia mais no sistema. Tá organizando um esquema. E na vida o mais importante é dar dinheiro pra família e se precisa vai roubar. Não vem me dar migué. Não vem, não vem me dar migué. Não vem me dar migué. Cai fora, seu mané-né-né. Moleque desses não sabe da vida o que quer. No gueto, na rua, a temperatura é chapa quente. É, voltar pra escola, voltar pra escola. Todo mundo tem um dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos um dom, o nosso dom. Je veux pas rester assis, je me dis la vie est une piste dansante. Pour se sentir vivre, faut se brûler comme un bâton dansant. Sans artifice, nu-pied, hors de mes godasses. Je ne cherche pas de 10 sur 10. Essayer, c'est ça l'audace. Ne pas se laisser happer par les bad vibes et l'amorosité. Respect aux obstinés, le monde meurt de frilosité. Yeah. Musique de l'âme, vas-y, vas-y, chante. Je brille de mille feux, j'ai des soleils dans le ventre. Não vem me dar migué. Não vem, não vem me dar migué. Não vem me dar migué. Braver le vent, cueillir ses fruits, sortir son talent de l'étui, fredonner nos airs d'affranchis. Yo Flavia, on rap, on chante, on scande, on lâche prise. On dérive, on s'offre des rêves sans balise. Todo mundo tem um dom pra fazer o que é bom. Todo mundo tem um dom, sangue ruim ou sangue bom. Temos um dom. Die Funkhaus-Europa-Frage des Tages heute zu Slacktivism. Wie wirkungsvoll ist eine politische Haltung, die bequem per Mausklick zu haben ist? Und ja, wir haben viele Posts dazu bekommen auf der Facebook-Seite von Funkhaus-Europa. Geht in alle Richtungen, zum Beispiel von Julia, die hat selber den Regenbogenfilter auf ihrem Foto und sagt, es ist Selbstdarstellung, aber ich stelle meine Solidarität eben gerne zur Schau. Manche sagen, das ist Mitläufertum, andere vielleicht ein bisschen was von beidem. Wir können darüber weiterreden, jetzt auf der Facebook-Seite von Funkhaus Europa. Und morgen gibt es hier live im Radio wieder eine neue Funkhaus Europa-Frage des Tages. Freue mich drauf. Your line, don't cross them lines. What you like? What I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. No. Vampirfilmen. Dabei kommt Dr. Krapula aus Bogotá, Kolumbien. Dr. Krapula. Rockig, punkig, laut und sehr engagiert. Dr. Krapula. haben schon diverse Musikpreise abgeräumt und füllen in ihrer Heimat die ganz großen Hallen. Dr. Capula. Am 7. Juli im Lagerhaus Bremen. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 13 Uhr mit Inken Stehen. Tsipras unter Druck, Juncker fordert Ja zum Sparplan. Telefonieren in der EU, Brüssel schafft in 2 Jahren Roaminggebühren ab. Und Rückschlag für Schengen, Dänemark will Grenzkontrollen wieder einführen. In letzter Minute startete EU-Kommissionspräsident Juncker einen weiteren Vermittlungsversuch. Der griechische Premier Tsipras soll noch heute das Sparpaket akzeptieren und für ein Ja beim Referendum werben. Dann könnten noch heute Nacht die Euro-Finanzminister zusammenkommen. Ralf Sina. In einem Telefonat mit Griechenlands Premier hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker betont, es gebe noch eine allerletzte Chance, das milliardenschwere Hilfsprogramm für Griechenland zu retten. Allerdings nur dann, wenn Tsipras eine politische 180-Grad-Wendung vollziehe. Dieser Plan hat keine Aussicht auf Erfolg, denn Griechenlands Premier spricht sich weiterhin für die Ablehnung sämtlicher Auflagen der Geldgeber aus. Das Angebot von Jean-Claude Juncker dient der Selbstberuhigung der EU-Kommission, buchstäblich bis zur letzten Minute alles versucht zu haben, um Tsipras umzustimmen. Im EU-Ausland telefonieren, im Internet surfen und SMS schreiben. Das ist bislang richtig teuer. Die EU will das ändern. Ab Mitte 2017 sollen Telekommunikationskonzerne alle Kunden gleich behandeln. Die Roaming-Gebühren sollen dann auslaufen. Marta Bilczynski. In einem Zwischenschritt sollen die Preise fürs Roaming bereits bis April 2016 deutlich sinken. Für Telefonate im EU-Ausland fallen dann nur noch 5 Cent zusätzlich pro Minute an. Weitere Extragebühren sollen ab Juni 2017 nur noch dann erlaubt sein, wenn der Verbraucher sein Handy im EU-Ausland häufiger nutzt und nicht nur bei gelegentlichen Reisen. Eine Einigung gab es auch im Hinblick auf die Frage der Netzneutralität. Demnach sollen in Zukunft alle Datenpakete mit der gleichen Geschwindigkeit durchs Netz transportiert werden, unabhängig vom Anbieter oder vom Tarif des Verbrauchers. Ein bedenklicher Trend ist zu vermelden, Anschläge auf Flüchtlingsheime nehmen zu. Allein in diesem Jahr gab es bisher rund 150 Straftaten gegen Asylunterkünfte. Das steht im neuen Verfassungsschutzbericht, den Innenminister de Maizière in Berlin vorstellte. Im vergangenen Jahr zählten die Behörden insgesamt 170 Angriffe, 2013 waren es noch 55. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist im Jahr 2014 um rund 24% auf 990 gestiegen. In der jemenitischen Hauptstadt Sana'a sind mindestens 28 Menschen bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen. Die Autobombe zündeten Terroristen des Islamischen Staats. Clemens Fehrenkotte. In einer online veröffentlichten Mitteilung hieß es unter anderem, es habe sich um eine Racheaktion gegen die, Zitat, glaubensabtrünnigen Houthi gehandelt. Die sunnitischen IS-Terrormilizen betrachten die schiitischen Houthi-Milizen und nicht nur diese, sondern alle Schiiten als Abtrünnige. Der Autobombenanschlag habe sich gegen 2 Anführer der Houthi in Sana'a gerichtet, meldeten Nachrichtenagenturen unter Berufung auf nicht näher genannte jemenitische Sicherheitskreise. Die beiden Brüder hatten an einer Trauerfeier für Familienangehörige teilgenommen. Der Anschlag stellt eine weitere Eskalation im lang andauernden Bürgerkrieg dar. Eigentlich gilt an den innereuropäischen Grenzen freie Fahrt für freie Bürger. Nun hat die neue dänische Regierung angekündigt, dass sie die Grenzkontrollen wieder einführen will. Die sollen sich allerdings im Rahmen des Schengener Abkommens bewegen. Dänemark hatte bereits 2011 einmal Kontrollen eingeführt und damit EU-weit Proteste ausgelöst. Das Wetter sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad. Morgen überall sonnig bei maximal 28 bis 35 Grad. Das waren Nachrichten mit Inken Stehen. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Piazza. Tante Katrin hier, gebt schon acht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Gleich zu gewinnen. Damit willkommen zu Hause und bonjour Welt. Si tu m'avais vu mon amour bouger ce soir sur le dance floor, est-ce que tu m'aimerais encore? Si tu avais vu mon amour comment j'ai balancé mon corps, est-ce que tu m'aimerais toujours? toujours. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Dans ces temps que j'ai pu être danser encore. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Dans ces temps que j'ai pu être danser encore. J'ai vu mon amour souffrir plus souvent qu'à mon tour. Est-ce que tu m'aimerais toujours? Comment j'ai convaincu mon corps de tenir jusqu'au petit jour pour voir si tu m'aimais encore. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Dans ces temps que j'ai pu être danser encore. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. C'est tant que j'ai pu être danser encore. Quand sont venues les chansons d'amour, je t'ai tourné, je t'ai tourné autour. Quand sont venues les chansons d'amour, je t'ai tourné autour. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Dans ces temps que j'ai pu et danser encore. Si tu avais vu mon amour pour un regard sur le dance floor, comme je fais mes yeux de velours. Moi j'aurais tant voulu savoir si je dansais pour toi ce soir. Est-ce que tu m'aimerais toujours? Et tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Danser tant que j'ai pu et danser encore. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Danser tant que j'ai pu et danser encore. Dans ces temps que j'ai pu être dansé encore. Mais tu ne m'as pas vu sur le dance floor. Dans ces temps que j'ai pu être dansé encore. Dans ces temps que j'ai pu être dansé encore. Das Global Pop Radio hier. Und wir präsentieren morgen live in Berlin The Gaslamp Killer Experience with the Heliocentrics. Haben Sie sicherlich gemerkt, ich sag's gleich nochmal. Ist auf jeden Fall Psychedelic Hip-Hop Sound aus Los Angeles von einem Sound-Experimentalisten, der in London zu den gefragtesten DJs zählt. Einziger Auftritt von diesem Mann und seiner Combo morgen in Deutschland von The Gaslamp Killer Experience with the Heliocentrics. Und wer dabei ist, entscheidet sich jetzt unter dieser Nummer 0221 567 89 777. Ich sag's gerne nochmal. 0221 567 89 777. Jetzt anrufen. Alle Infos funkhauseuropa.de. Viel Spaß. Mein Boden zitterte, es wummerte Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Bass und mal Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound System Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Yardies den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Geschenk was wir haben bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde bei uns die Müllabfuhr. Dammraum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke durchs Brandenburger Tor. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. All about seed, you know? Get this indeed. Giving you taste. sondern Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Fäden. Die Massen sind jetzt Stars, hat sie niemand drum gebeten. Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen, heute lebe ich im Osten zwischen Blümchen, Tapeten. Kümmere mich nicht allzu sehr um Taler und Moneten, baue hier und da einen Track, aber dafür einen konkreten. Coolness-mäßig platzt die Stadt aus allen Nähten, aber wo sind jetzt die Tüten, die auch ernsthaft antreten, um ihr Potenzial, ihre Styles heiß zu kneten? Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten. Dickes B, oben an der Spree, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Bad Stein und Benzin, wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree, im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Bad Stein und Benzin, wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Music, I say nice, nice. In a Berlin, it's just like a paradise. It's nice. Everybody said them love the vibes. Vibes. When the reggae play, them said them feel alright. When the reggae play, trust me, you're not feel worried. Everybody come the reggae vibes, them all are still there. Make me take a check up and the code, them we promote it. Cause the reggae music, well, they come from on the city. Every Monday night, you know, say that I rest come hard. Coming from near, I say you're coming from far. Every Tuesday night, you know, say that I dance more. Everybody got their wife, look like a star. Every Wednesday night, you can go check out some ground. When the reggae music, mash the whole place down. Black copper voice coming through the microphone. I make me say one love to all of the sound. Big up on the Miller Cockery Jungle crew, them. Big up on Zawa Supersonic crew, them. Big up Alex and the Such a Sound crew, them. I make me say one love to the next sound. Then we sing Dickes B, home and der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, home and der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B. Der Dalai Lama wird 80 Jahre alt im Juli. Anlass für einen Arte-Themenabend über Tibet und über die Arbeit des Friedensnobelpreisträgers Katharina Heinrich, die Herrin unserer Funk aus Europa Fernbedienung, hat gesichtet. Katharina, was kriegen wir denn da zu sehen heute Abend? Also wir sehen insgesamt 3 Filme und der eine Film ist tatsächlich nur Dalai Lama gewidmet. Das ist ja der Nobelpreisträger, der beliebteste, bekannteste und ich finde auch der sanfteste Mensch der Welt. Der aber was ganz Tolles gemacht hat, das habe ich gar nicht gemerkt, muss ich sagen. Der hat wirklich mit einer 500 Jahre alten Tradition gebrochen und hat 2011 seine politischen Ämter abgelegt. Bis dato war der politischer und geistiger Oberhaupt der Tibeter. Und der sagte, nee, also politisch will ich damit nichts mehr zu tun haben, was wiederum China überhaupt nicht akzeptiert hat. Und dann gab es 2013 demokratische Wahlen in Tibet, in der neu gewählte Ministerpräsident der tibetischen Exilregierung, der hat dann die chinesische Position so ganz griffig zusammengefasst. Für die chinesische Regierung ist das ungefähr so, als würde Fidel Castro sagen, ich wähle den nächsten Papst. Und alle Christen sollen dem Papst folgen, den Fidel Castro ernannt hat. Er, der behauptet, dass Religion Gift ist. Also für China ist es ganz wichtig, einen Dalai Lama zu haben. Die haben auch einen ernannt, weil er nämlich dann wirklich die Tibeter anführen soll, die in China sind. Und dadurch, dass unser Dalai Lama, der 14., also wirklich zurückgetreten ist, haben die Tibeter zum ersten Mal nach 500 Jahren überhaupt die Möglichkeit bekommen, demokratisch zu wählen. Das ist das Tolle an der Sache. Mhm. Interessant, da durchzublicken. Das ist also einer der Filme von diesen mehreren heute Abend. Was gibt's noch zu sehen? Wir haben noch einen zweiten Film, das ist eine WDR-Produktion. Und da finde ich das ganz spannend, dass man da wirklich so eine, zu sehen bekommt, dass bei Tibet und China es nicht nur darum geht, böse Kommunisten und brave Tibeter, sondern es geht wirklich um strategischen Wert der Region, also um Rüstung, Strom, Wasser. Und es gibt ganz neue Einsichten und nie gezeigten Archivmaterialien. Zum Beispiel, wusstest du, dass Dalai Lama eine Zeit lang, da war der gerade mal 14, aber er war stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses, also 3 Jahre war das, das war 1949. Oder aber, dass China dadurch, dass es wirklich Tibet eingenommen hat, sein Territorium um 25 20% vergrößert hat. Und das sind Sachen, die erfahren wir in diesem WDR-Film. Okay, viel Analyse dabei. Gibt es denn auch was, was uns so ein bisschen die Lebensweise, das Alltagsleben der Tibeter näher bringt? Ja, und zwar das ist der Film einer US-amerikanischen Journalistin, die eine tibetische Bäuerin begleitet. Die ist Witwe, lebt in der Familie ihres Mannes, soll gezwungen werden, ihren gewalttätigen Schwager zu heiraten, was für sie aber viel schlimmer ist, dass der eigene Schwiegervater sagt, so, also dein Sohn, also sprich mein Enkel, darf auf keinen Fall die Schule besuchen. Und daraufhin reist sie aus, flieht mit ihrem Sohn nach Peking und da versucht sie sich durchzuschlagen und darum geht's auch in dem Film. Was hat dich so am meisten beeindruckt? Mich hat es wirklich erschüttert, wie wenig Rechte Frauen im Tibet haben. Wir haben jetzt hier mal so einen ganz kleinen Ausschnitt, den habe ich mitgebracht, da hören das ganz genau. In der Familie des Ehemanns sind Frauen nichts wert. Unsere Männer sind sehr herrisch. Wenn eine Frau nur ein falsches Wort sagt, brüllt der Mann sofort los und schlägt sie. Chinesische Männer schlagen ihre Frauen nicht so. Anscheinend haben es chinesische Frauen besser als wir. Also wir haben hier sowas wie den sanften Buddhismus und dann doch unglaublich harten Patriarchat, der hier herrscht. Was man aber sagen muss, ist, dass natürlich in Zentralchina, sprich in Peking, dieser Bäuerin es auch nicht besser geht. Und der Film geht wirklich darum, wie versucht die sich durchzuschlagen. Und das finde ich unglaublich erschütternd, aber auch wirklich sehenswert, weil das ganz andere Welten sind, die wir überhaupt nicht kennen. Eintauchen in Tibet, also heute Abend möglich mit Arte. Katharina Heinrich hat es vorgestellt auf Funkhaus Europa. Vielen Dank. Der Alvaro Soler. Wir leben alle unter der gleichen Sonne. Und diese Sonne, die scheint spätestens morgen in ganz Funkhaus Europaland. Ich habe wirklich gerade alle Orte abgeklappert, die mir eingefallen sind. Und überall dieser herrliche, gelbe, runde Punkt zu den Orten und Temperaturen ab 27 Grad. Ich denke mal, schön Funkhaus Europa hören, chillen. Here we are on bended knees, giving praises to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome, you're welcome to my garden, my garden of love. But we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to last is while your cards rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Uhr 22, die Welt in Funkhaus Europa. Schweigeminute am kommenden Freitag in Großbritannien. Das ganze Land soll stillstehen im Gedenken an 30 britische Todesopfer bei dem Anschlag in Tunesien. Und der Schock nach diesem Attentat auf Touristen vertreibt die nächsten Urlauber aus ganz Europa. Tausende haben inzwischen ihre Reisen nach Tunesien storniert. Wir sprechen darüber mit einer Frau, die weiß, was das für das Land bedeutet. Amel Kabul war bis vor kurzem die Tourismusministerin von Tunesien. Guten Tag, Frau Kabul. Guten Tag, Frau Schröder. Sie sprechen ja Deutsch, weil Sie in Heidelberg studiert haben. Was bedeutet denn dieser Anschlag für Ihr Land? Also erstmal möchte ich sagen, dass mein Mitgefühl und mein Schock auch für die Angehörigen der Opfer gilt. Und ich war ja selbst am Wochenende jetzt in Sousse, bin extra hingereist, um mit meinen auch Ex-Kollegen und Freunden da zu sein. Also erstmal muss ich sagen, dass alle Tunesier unter Schock stehen. Was den Sektor angeht, was Tourismus angeht, ich denke, heute kann man noch nicht so ganz feste Zahlen sagen, aber kurzfristig ist es schon eine Tragödie. Wie viele Menschen in Tunesien sind denn abhängig davon, wie der Tourismus läuft? Also da sind ungefähr 400.000, ich sag mal, Jobs. Wenn man eine Familie mit 4 Menschen ungefähr im Durchschnitt sieht, dann sind es ungefähr 2 Millionen Menschen. Bei 11 Millionen ist es ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die vom Tourismus lebt. Und ich denke, bei mir war das Gefühl am Freitag schon von großer Trauer und auch Wut. Allerdings hat sich das über die Tage, glaube ich, eher in Kampfbereitschaft zu sagen, die Terroristen werden diese junge, kleine Demokratie in der arabischen Welt, die erste, nicht zerstören. Und da müssen wir alle unseren Beitrag dazu leisten. Nun ist ja dieser Anschlag von einem Tunesier verübt worden und der wusste genau, welche Auswirkungen das hat. Und Tunesier stellen insgesamt die größte Gruppe ausländischer IS-Kämpfer dar. Wie erklären Sie sich das? Was läuft da schief bei der jungen Generation? Ich denke, dass man muss sagen, dass die Revolution oder Demokratie hat ja auch ihren Preis, ein Stück, dass es ein paar Jahre so ein Stück Leere gab. Also das alte diktatorische Staat war nicht mehr da. Ich meine, als Deutsche wissen Sie wahrscheinlich so mit der DDR, wie viele Jahre es braucht, um wirklich Institutionen zu schaffen, damit Staatlichkeit einfach überall herrscht. Und ich denke, diese paar Jahre, wo so ein Stück Leere war, haben halt Dogmatiker und Terroristen ausgenutzt, um Leute zu beeinflussen. Mhm. Und ich denke, das Zweite ist halt schon, es geht schon auch um das Thema Wirtschaft. Ich machte mir Sorgen, weil ich denke, so ein kleines Land wie Tunesien, von dem kann man einfach nicht erwarten, gleichzeitig die erste Demokratie der arabischen Welt sein, eine wahnsinnige gesellschaftliche, politische Transformation zu leisten und gleichzeitig alleine gegen den Terrorismus zu kämpfen. Ich denke, dass die tunesische Grenze zu Libyen ist nicht eine tunesische Grenze, ist auch eine europäische Grenze. Und da braucht man einfach mehr Zusammenarbeit. Hm. Sie selbst kämpfen ja für ein weltoffenes, modernes Tunesien. Wie gefährdet ist diese junge Demokratie durch diese Anschläge, durch die IS und das, was da auf das Land verübt wird? Ich denke, gefährdet ist sie schon, aber wir sind alle zuversichtlich. Ich habe das gemerkt, auch am Wochenende, die Tunesier, klar, wahnsinnige Traurigkeit und Hunderte, sondern Tausende haben sich irgendwie entschuldigt, auch gegenüber unseren Gästen und den Touristen. Auf der anderen Seite, ich habe überall wirklich sehr viel, ich würde nicht sagen Zuversicht, aber Kampfesstimmung gesehen, zu sagen, wir werden das Tunesien, was wir lieben und wo wir viele Jahre gekämpft haben, dass es so ist, wie es ist, nicht zerstören lassen. Amel Kabul war das, die ehemalige Tourismusministerin von Tunesien, im Gespräch mit Funkhaus Europa. Und über die Hintergründe dieses Anschlags sprechen wir gleich noch. Que mais branco que sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vai vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto porque nunca pôde amar. Mas a vida se vai, é preciso samba, fazer samba viver. Mas a vida se vai, é preciso samba, fazer samba viver e namorar. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Batucada surgiu, meio branco ficou. Funkhaus Europa. Solo con velo, no necesito. ser parte de tu sonrisa y de tu alegría. Para más de toda una vida, ¿qué me importa si esta noche es solo tuya y solo mía? Se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está conectado a tu corazón. Bomba Stereo, Global Pop. In Funkhaus Europa. Vier europäische Innenminister und der tunesische standen gestern vor dem Hotel Imperial Marhaba in Sousse. Dann legten sie sich gegenseitig die Arme über die Schultern als Zeichen der Solidarität. Hier waren am Freitag die 38 Touristen erschossen worden und wir schauen heute auf die Folgen, die das haben wird. Dr. Stefan Rosini ist am Telefon vom GIGA-Institut für Nahoststudien. Hallo. Guten Tag. Am ersten Tag des Ramadan im letzten Jahr hat der IS das Kalifat ausgerufen, gut ein Jahr später, mitten im Ramadan, jetzt diese Attacke. Warum dieser Termin? War das gezielt so geplant? Ich vermute zwei Gründe dahinter. Zum einen steckt der Islamische Staat in seinem Expansionsbestreben in Syrien und im Irak fest. Er kommt nicht wirklich voran, er erobert mal hier und dort einen kleinen Ort oder eine Stadt, aber er verliert auch wieder andere. Das heißt, er versucht jetzt neue Fronten zu eröffnen, um sich auch in den Medien zu halten. Und das Zweite ist natürlich, dass es der Jahrestag der Ausrufung des Islamischen Staates ist. Das besorgt ihm besondere Aufmerksamkeit in den Weltmedien und ich denke, dass er das ausnutzt, geschickt. Wenn das so ist, wie Sie sagen, heißt das, wir müssen mit noch mehr Anschlägen und mit einer Zunahme der Gefahr rechnen? Also ich vermute sehr, dass der Islamische Staat als Territorialstaat eher in die Defensive geraten wird. Und dass je mehr er in die Defensive gerät, er mehr auch zu solchen terroristischen Methoden wieder greifen wird, weil er einfach diese Aufmerksamkeitsökonomie benötigt. Davon lebt er. Das mobilisiert seine Anhänger. Das schafft ihm Aufmerksamkeit weltweit. Insofern ist leider damit zu rechnen. Aufmerksamkeit erschaffen, also als ein großes Ziel. Die andere Frage, die sich stellt, warum ausgerechnet Tunesien? Was genau sollte dieses Attentat dort hervorrufen? Nun, auch da gibt es wahrscheinlich wieder ein ganzes Bündel an Gründen. Und eine der Gründe ist, dass es in Tunesien recht viele Anhänger des Islamischen Staates gibt. Tunesien ist das Land, was die meisten Kämpfer für den IS in Syrien und Irak bereitgestellt hat, oder aus Tunesien kamen die meisten Kämpfer, nämlich 3000. In Tunesien herrscht auch Enttäuschung über den arabischen Frühling, die großen Hoffnungen, die nach dem Sturz von Ben Ali dort herrschten, dass es allen Menschen wirtschaftlich bald besser gehen wird, hat sich nicht erfüllt. Und insofern ist da also ein großes Unruhe- und Unzufriedenheitspotenzial, gerade auch in der jungen Generation. Mhm. Vielfach wird aber auch gesagt, dass Tunesien der Staat ist, der nach dem arabischen Frühling immerhin stabil ist und sich auf einem guten Weg befindet. Ist das auch der Versuch, diese junge Demokratie zusätzlich zu schwächen? Das ist sicherlich auch ein weiterer Faktor, dass Tunesien sozusagen das westlichste Land ist dieser Reformstaaten des arabischen Frühlings, also sich am meisten eigentlich in Richtung Liberalisierung und Demokratisierung schon fortentwickelt hat. Und das natürlich den radikalen Islamisten und Dschihadisten ein Dorn im Auge ist. Welche Konsequenzen wird dieser Anschlag nun haben? Wird sich die tunesische Regierung, vielleicht auch andere sunnitische Regime und Regierungen dem Kampf gegen den IS anschließen? Also offiziell tun das alle sunnitischen Regime bereits seit einem Jahr. Im August hatte sich eine breite Allianz gebildet aus 60 Staaten, westlichen und arabischen Staaten. Allerdings haben sich die meisten arabischen sunnitischen Regime aus der konkreten Bekämpfung des IS doch eher zurückgehalten. Und da ist nun zu hoffen, dass sie sich da wieder stärker engagieren. Das wäre auch ein ganz wichtiger symbolischer Schritt, weil momentan eigentlich fast nur nicht-sunnitische und nicht-arabische Milizen und Staaten gegen den IS kämpfen, sodass der IS sich immer noch so als Vertreter der sunnitischen Muslime präsentieren kann. Deshalb wäre es ganz wichtig, dass mehr sunnitische Regime, auch insbesondere die Golfmonarchien, sich eindeutig gegen den IS positionieren, was sie momentan nicht so tun. Dr. Stefan Rosini vom GIGA-Institut für Nahoststudien. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Dankeschön. Funkhaus Europa. In Bochum auf 103,3. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, des cons. maintenant c'est par les prévisions des experts financiers. On sentait venir que dans l'avenir ça ne pouvait qu'être pire. Que les milliardaires ne pouvaient se satisfaire des 4/5 de l'univers. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, même si on en a l'air. On connaît la chanson, on connaît la chanson, faut pas nous la faire. Donner davantage à ceux qui ont déjà tout permettra d'après vous. À ceux qui n'ont rien de multiplier par un, ce qu'ils ont déjà. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, des cons qui s'adorent, des adeptes fanatiques de la loi du plus fort. Plutôt pacifique, pas trop porté sur le fric et demandant quelques efforts aux adorateurs du grand capital qu'ils refilent un peu de leur trésor. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. On n'est pas des cons, on n'est pas des cons, naisseurs. Mais on sait bien qu'ici, la vie est meilleure qu'ailleurs. Nous, on a ce bachelor, le lave-vaisselle, l'aspirateur, c'est beau, le confort, alors que les pays du Sud s'appauvrissent et maigrissent pour rembourser ceux du Nord. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. Das Global Pop Radio ist hier und wir versorgen Sie die ganze Woche über mit den besten Konzerten vom Ruhr Reggae Summer, dem Festival für Freunde jamaikanischer Kulturerzeugnisse. Jeden Abend ab 23 Uhr ein Live-Mitschnitt, heute Sarah Lugo. Sarah Lugo mit Reggae aus München heute Abend in Funkhaus Europa. Alle Infos auf funkhauseuropa.de. Und hier ist Deep Soul von Fedder. Is someone listening? Ja, ich höre zu. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Crazy night, intense. Now, living my own life. much time. Trying to leave you far behind. Thinking of me when you took her. Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Kopfnicker, jetzt bitte mal eben den Rhythmus ändern, denn die Polyversal Souls aus Ghana sind am Start. In Kumasi haben sie schon gespielt und haben da ihr Publikum begeistert. Jetzt spielen wir sie hier in Funkhaus Europa. Viertel nach zwei durch. Viel Spaß. Thank you.

it wouldn't be no such thing as jealousies or be felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my quer durchs Ruhrgebiet. Bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. Nunca te sientas solo, solo mira tu alrededor. Dr. Krapula aus Bogotá sind die Ska- und Punk-Botschafter Südamerikas. Aus Bogotá, Colombia, Sudamerika, Nicolás en el drum. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren sie durchs Ruhrgebiet. Aus Europa Odyssee. Umsonst und draußen mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Am 8. Juli in Hagen, am 9. Juli in Recklinghausen, am 10. Juli in Mülheim und am 11. Juli in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.